Okay, also herzlich willkommen zum im ersten Impulse Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt dank des Mikros von Andreas hier podcasten kann. Herzlich willkommen zum ersten Impulse Podcast. Ich freue mich ganz, ganz arg, dass ich jetzt endlich podcasten kann. Danke, Andreas, nochmal für die Hardware. Herzlich willkommen zum ersten Impulse Podcast. Ich freue mich ganz arg, dass ich hier dank Andreas Hardware endlich podcasten kann. Und ihr hört im Hintergrund auch Jimi Hendrix laufen, aber ich darf das leider nicht lauter machen, weil ich natürlich keine Lizenz dazu habe. Ist klar, ne? Sicher. Ja, schaut euch einfach mal an. Sukzessive werden die Predigten von bis 2003, seit wir recorden, langsam auf den Server kommen und ich denke, hin und wieder wird es auch mal ein Interview geben oder ein bisschen was aus der Vorbereitung, Mitschnitt oder vielleicht auch ein paar musikalische Schmankerl. Ich habe da schon manches im Petto und lasst euch da einfach mal überraschen. Okay, das war's jetzt soweit mal. Viel Spaß noch.